Schlüsselsubstanz Serotonin. Wenn es um das Bauchhirn und die Darmhirnachse geht, steht der Botenstoff Serotonin ganz oben auf der Liste der Player. Er ist eine entscheidende Schlüsselsubstanz. Sie reguliert schon lange Leben auf diesem Planeten. Selbst ganz einfache Einzeller wie Amöben produzieren ihn. Serotonin reguliert ganz unterschiedliche Vorgänge. Es hilft, Nervensignale zu übertragen und beeinflusst den Tonus der Blutgefäße. Es ist wichtig für Konzentration und Gedächtnisleistung und spielt eine wichtige Rolle im Schlaf-Wach-Rhythmus. Und es moduliert die Stimmung, zumindest der Anteil Serotonin, der sich im Gehirn befindet. Dort nämlich wird der Botenstoff unter anderem in den Raphe-Kernen des Hirnstamms produziert, mithilfe eines weiteren Enzyms, dem TPH2. Dies scheint eine weitere Verbindung zum Darm herzustellen. Wenn man bei Knockout-Mäusen die Anlage für dieses Enzym ausschaltet, bilden Nerven des Bauchhirns kein Serotonin mehr und die Tiere bekommen Symptome wie eine beschleunigte Magenentleerung oder eine verringerte Darmmotorik. Sie weisen weniger Nervenzellen im Darm auf und sterben früh. Serotonin ist nicht nur als Botenstoff für die Kommunikation zwischen Zellen wichtig, sondern hat einen Einfluss auf Zellwachstum. Dies gilt für neuronales Serotonin, das sowohl die Vermehrung der Schleimhautzellen als auch die Entwicklung der Nervenzellen des Bauchhirns fördert. Je nachdem, wo und von wem Serotonin ausgeschüttet wird, wirkt es entzündungsfördernd oder hemmend, kann also Schwert oder Schutzschild sein. Serotonin aus enterochromaffinen Zellen wirkt entzündungsfördernd, da Serotonin Immunzellen in direkter Umgebung aktiviert. Allerdings wirkt neuronales Serotonin entzündungshemmend, sehr wahrscheinlich um die Nerven bei entzündlichen Prozessen vor Schädigung zu schützen. Der Serotoningehalt im Gehirn und im Blut hat auch Einfluss auf das Verhalten. Zumindest bei Makaken wurde das beobachtet. Deren dominante Männchen haben doppelt so hohe Konzentrationen von Serotonin im Blut als die ihnen in der Rangordnung untergeordneten. Kämpft sich ein Tier von unten in der Rangordnung nach oben, steigt auch sein Serotoninspiegel. Solche Veränderungen werden nur für männliche Tiere beobachtet. Erste Verhaltensstudien bei Menschen beziehen nun auch bereits das Mikrobiom ein. Und auch die Stimmung wird beeinflusst. Psychisch kranke Menschen haben häufig einen geringeren Anteil an Serotonin im Gehirn. Depressionen werden deshalb mit Medikamenten behandelt, die versuchen, den Abbau des Neurotransmitters im normalen Botenstoffkreislauf zu bremsen. Sie blockieren die Synapsen, die das Serotonin normalerweise wieder aufnehmen. Dadurch bleibt es länger in der Gewebsflüssigkeit des Gehirns. Übrigens, Kokain hat einen ähnlichen stimulierenden Wirkmechanismus. Und auch Hypnotika, Beruhigungsmittel, Antibrechmittel, Appetitzügler und Migränemittel wirken über eine Veränderung des Serotoninspiegels. Die Schokoladenlüge. Das alles zeigt, wie wichtig der Serotoninhaushalt im Gehirn ist. Aber kann der Botenstoff auch vom Darm dorthin gelangen? Das Gehirn schützt seine empfindsamen Nervenzellen durch eine Barriere aus Endothelzellen, die zwar Nährstoffe aus dem Blut passieren lassen, aber Botenstoffe und andere Substanzen wie auch Krankheitserreger abweisen. Eigentlich ist diese Blut-Hirn-Schranke explizit dafür da, Neurohormone wie das Serotonin nicht in das Gehirn eindringen zu lassen, weil das diese sensible Steuerzentrale völlig aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Trotzdem ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, dass bestimmte Nahrungsmittel, wie etwa Schokolade, glücklich machen können. Nur so stimmt das nicht. Wir müssen die Sache leider etwas komplizierter machen. L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die in Käse, Nüssen, Soja und Hülsenfrüchten steckt, aber auch in Kakao und Milch. Daraus war die stark verkürzte Aussage entstanden, dass Schokolade glücklich macht, weil Tryptophan im menschlichen Körper zu Serotonin umgebaut wird. Dies geschieht in den Drüsenzellen der Darmschleimhaut, aber auch in Nervenzellen in Bauch und Kopf. Aber selbst in dunkler Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil findet sich so wenig Tryptophan, dass eine stimmungsaufhellende Wirkung erst ab einer täglichen Dosis von 250 Kilo Schokolade zu erwarten ist. Vorausgesetzt, die daraus resultierenden 3 Gramm Tryptophan werden tatsächlich im Darm aufgenommen und vollständig an das Kopfhirn geliefert. Fazit: Das Serotonin im Darm hat nichts mit Stimmungsaufhellung zu tun und wenn Schokolade glücklich macht, dann nicht wegen seines Tryptophangehaltes, aus dem Serotonin wird. Im Darm ist Serotonin für die Aufrechterhaltung normaler Magen-Darm-Funktionen wichtig. Darüber hinaus aktiviert es Nerven der Darm-Hirn-Achse, die Signale im Gehirn auslösen. Wenn das Serotonin aus dem Darm Einfluss auf die Stimmung haben sollte, kann das nur auf diesem Weg über die Darm-Hirn-Achse vermittelt werden. Nicht nur der menschliche Organismus braucht Tryptophan, sondern auch ein Teil unserer Untermieter. Manche Darmbakterien bringen die enterochromaffinen Zellen dazu, verstärkt Serotonin zu produzieren, oder sie synthetisieren diesen Botenstoff gleich selbst. Das tun zum Beispiel Bacteroides fragilis. Das Serotonin aus dem Bauchhirn scheint mit dem im Kopfhirn in einer regulativen Beziehung zu stehen, kann aber nicht Mangelzustände im Gehirn direkt kompensieren. Erhöhte Serotoninkonzentrationen im Darm verstärken jedoch Signale entlang der Darm-Hirn-Achse, was auch die zentrale Nervensteuerung beeinflusst. Der irische Neurowissenschaftler John Cryan von der Universität Cork konnte im Tiermodell zeigen, dass Mikrobiota während der Hirnentwicklung den Aufbau der Myelinscheiden beeinflussen, welche die Nervenfasern im Gehirn umhüllen und für die Signalweiterleitung wichtig sind. Studien wie diese verdichten die Hinweise darauf, dass Nervenerkrankungen von Bakterien im Darm mit beeinflusst werden. Unheimliche Verbindungen? Das Kopf- und Bauchhirn ähneln einander nicht nur strukturell und funktionell, sie nutzen auch identische Botenstoffe. Es überrascht daher nicht, dass bei immer mehr Störungen, die bisher allein als Hirnschädigungen angesehen wurden, nun auch das enterische Nervensystem in den Fokus rückt und die Frage, ob sie nicht im Kopf, sondern im Darm ihren Anfang nehmen. Transmissible spongiforme Enzephalopathie, TSE, bezeichnet verschiedene übertragbare schwammartige Hirnerkrankungen, die durch Prionen hervorgerufen werden. Prionen sind Proteine, deren Faltung sich unter krankhaften Bedingungen ändert. Die für den Menschen gefährlichen Ausprägungen sind Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, CJK, das Gerstmann-Streusler-Scheinker-Syndrom, Kuru und die tödliche familiäre Schlaflosigkeit. Das normale zelluläre Prionprotein schützt die Nervenzelle vor Radikalen. Durch einen Zufall, genetisch bedingt oder durch eine Infektion, kommt es plötzlich zu einer Fehlfaltung, die in einer Kettenreaktion zu Ablagerungen in den Nervenzellen führen und diese absterben lassen. Beide Prionproteine kommen ebenfalls im Bauchhirn vor. Über die Darm-Hirn-Achse gelangen auch die Prionen der bovinen spongiformen Enzephalopathie, BSE oder auch Rinderwahnsinn ins Gehirn. Deshalb sollen weder Gehirn noch Därme kranker Tiere verzehrt werden. Autismus-Spektrum-Störungen, ASS, führen bei den Betroffenen zu Defiziten sozialer Interaktion und Kommunikationsfähigkeiten. Ähnlich wie beim Reizdarmsyndrom führen viele Faktoren und Mechanismen zu ASS. Eine Form von ASS ist assoziiert mit einem Gendefekt, der unter anderem mit einer Störung der ENS-Entwicklung und als Folge davon mit einer chronischen Verstopfung einhergeht. Die bei ASS-Patienten häufig auftretenden Magen-Darm-Störungen sind also mehr als nur Begleiterkrankungen. Sie sind ein wesentlicher Teil des durch diesen Gendefekt hervorgerufenen Phänotyps. Ein Drittel der ASS-Patienten hat einen erhöhten Serotoninspiegel im Blut, da eine Genmutation die Aufnahme in die Blutplättchen verändert. Das Serotonin kommt hierbei aus dem Darm, in dem die gleichen Transporter wie in den Blutplättchen existieren. Forscher am Caltech-Institut in Pasadena untersuchten in einem Tiermodell die Auswirkung einer probiotischen Behandlung auf Verhalten, das auch bei Autismuspatienten auftritt. Und tatsächlich verbesserte die Gabe von Bacteroides fragilis einen Teil der Verhaltensauffälligkeiten. Wahrscheinlich durch eine Stärkung der Magen-Darm-Barriere und damit einen besseren Schutz vor Toxinen. Während dieser Behandlung normalisierte sich auch der 4-Ethylphenylsulfat-Blutspiegel, einem Produkt von Darmbakterien. Gibt man normalen Mäusen 4-Ethylphenylsulfat, so entwickeln sie zum Teil dieselben Verhaltensstörungen. Eine ähnliche Substanz findet sich auch im Blut von Patienten. Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der dopaminbildende Nervenzellen im Gehirn sterben. Als Folge kommt es zu Bewegungsstörungen der Skelettmuskulatur. Solche dopaminergen Nerven gibt es auch im Bauchhirn. Sie sind an der Regulation der Darmbewegungen beteiligt. Vor über 30 Jahren entdeckten Wissenschaftler bereits, dass im Nervengeflecht des Bauchhirns bei Parkinson-Patienten dopaminerge Nervenzellen geschädigt waren. Für Parkinson typisch sind die Lewy-Körper, die überwiegend aus Zusammenballungen von Alpha-Synuklein bestehen, einem Protein, das unter anderem die Ausschüttung von Dopamin reguliert. Diese Aggregate finden sich auch im ENS, zum Teil lange bevor es zu diesem auffälligen Muskeltremor als Symptom der Erkrankung kommt. Diese Patienten leiden alle sehr früh unter chronischer Verstopfung. Der Nachweis dieser Lewy-Körper im Rahmen von Routinebiopsien, etwa bei Darmkrebsvorsorge, erlaubt Prognosen über das Parkinson-Risiko. Der Neuroanatom Heiko Brag fand heraus, dass die Lewy-Körper im Gehirn zunächst in den Regionen auftreten, zu denen Nerven der Darm-Hirn-Achse leiten. Deshalb gehen Wissenschaftler inzwischen davon aus, dass Parkinson im Bauch entsteht. Als möglicher Auslöser sind Pestizide in der Diskussion und über die Darm-Hirn-Achse ins Gehirn einwandert. Der Vagusnerv scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Seine Durchtrennung aus anderen therapeutischen Gründen erwies sich in einer Studie an 14.000 Patienten als schützend. Sie entwickelten seltener Parkinson. Alzheimer führt zu Gedächtnisverlust. Verantwortlich dafür sind wahrscheinlich senile Plaques im Gehirn, Ablagerungen von Beta-Amyloid-Peptid und Tau-Protein. Beide kommen auch in Nervenzellen des Bauchhirns vor. In Tiermodellen konnten auch im Bauchhirn Plaques hervorgerufen werden, verbunden mit einem Verlust von Nervenzellen, Motilitätsstörungen und einer erhöhten Anfälligkeit für Darmentzündungen. Möglicherweise spielt dabei Oligophrenin 1 eine Rolle. Es ist ein Protein, das Wissenschaftler zuerst im Gehirn entdeckt haben. Es hat dort eine wichtige Funktion bei der Entwicklung von Nervenzellen und insbesondere deren Fortsätze. Das Protein ermöglicht den Nervenzellen höhere Funktionen, zu denen auch Lernen und Gedächtnis gehören. Auch enterische Nervenzellen besitzen Oligophrenin 1. Mutationen des Proteins führen zu geistiger Behinderung. Es ist ein interessantes Phänomen, dass fast 70% dieser Patienten auch an massiver Verstopfung leiden. Beeinflussung von Magen-Darm-Funktionen bei klassischen Gehirnkrankheiten ist nicht selten. Hier scheint die Ähnlichkeit zwischen Kopf- und Darmhirn eher fatale Folgen zu haben. Je nach Studie haben zwischen 9% und 90% aller Patienten mit Autismus-Spektrum-Störung Motilitätsstörungen, die sich als Durchfall oder Verstopfung äußern können. Amyotrophe Lateralsklerose, ALS, rührt von einer fortschreitenden Degeneration der für Skelettmuskelaktivität verantwortlichen Nervenzellen her. Auch hier wurden in Tiermodellen ähnliche Veränderungen im Bauchhirn gezeigt. Ähnlich wie bei Alzheimer warten wir aber noch auf die Übertragbarkeit der Befunde auf den Menschen. Auch virale Erkrankungen, die auf den ersten Blick nichts mit dem Darm zu tun haben, nutzen den Darm als Eintrittspforte oder persistieren in enterischen Nerven. Zum Beispiel der Varicella-Zoster-Virus, ein Herpesvirus, das Windpocken und Gürtelrose verursacht. Der Erstkontakt bei gesunden Kindern führt zu einer eher harmlosen Erkrankung und einer lebenslangen Immunität. Allerdings verbleibt das Virus im Körper und schlummert in Nervenzellen. Nach jahrelanger Ruhephase kann es sich durch verschiedene Auslöser, meist eine Immunschwäche, wieder vermehren. In der Folge kann es zu einer Gürtelrose oder Bläschenbildung der Haut kommen. Das Varicella-Zoster-Virus versteckt sich auch in enterischen Nervenzellen. Eine Reaktivierung im Darm kann zu massiven Darmstörungen, insbesondere schwerer Verstopfung, führen. Weil dabei nicht immer die typischen Hautbläschen auftreten, wird bei solchen Störungen oft nicht an einen Virus gedacht. Inzwischen wird darüber diskutiert, ob bei massiven Funktionsstörungen des Darms ein Screening auf Varicella-Zoster-Virus sinnvoll wäre. Varicella-Zoster-Virus-Gene lassen sich im Speichel nachweisen.